Sascha. Was hier schon? Bitte? Hier. Wohin? Ich muss zum Krankenhaus. Name Kedell, Umsiedler. Sind Sie Arzt? Nein. Sie sagten Krankenhaus. Mein Bruder hat einen schweren Unfall gehabt. Er schon liegt. Gut, Sie können weitergehen. Entschuldigen Sie, dass ich so spät komme. Sind Sie die Nachtschwester? Ja. Mein Bruder ist heute Abend operiert worden. Er liegt auf Zimmer 17. Ich wollte mich nur erkundigen. Es gibt kein Telefon. Sehen Sie sich das an. Alte Männer, Kinder, Frauen. Wohin werden Sie gebracht? Warum in der Nacht? Was soll das alles bedeuten, frage ich Sie. 3 Monate Krieg und so viel Unglück, dass es für 300 Jahre ausreichen würde. Sollen keine Menschenseele in Posen übrig bleiben? Warum schickt man sie fort? Wohin? In ein Lager? Nach Warschau? Ich weiß es nicht, Schwester. Ich bin fremd in dieser Stadt. Wir sind Umsiedler. Man hat uns in einer leeren Schule untergebracht. Wir liegen auf dem Fußboden. Wir sind auch nichts anderes als Flüchtlinge. Männer, Frauen, Kinder, alle. Können Sie mir sagen, Schwester, wie es meinem Bruder geht? Bitte machen Sie doch erst einmal die Tür zu. Man kann das ja nicht mehr mit ansehen. Ihr Bruder, sagen Sie? Ja, Bernhard Kedell. Er hatte einen Unfall. Er wurde überfahren. Heute Abend sollte die Operation stattfinden. Ach so, ja. Der alte Herr auf Zimmer 17. Kommen Sie. Leise. Ich glaube, er schläft nicht. Vielleicht freut er sich, wenn Sie für einen Augenblick zu ihm hereingehen. Ist jemand gekommen? Ach, du bist es. Nur für einen Augenblick. Wie fühlst du dich? Geht so. Einigermaßen. Schmerzen? Nicht der Rede wert. Etwas komisch ist mir, weißt du. Ich bin noch in der Klinik, nicht wahr? Ja. In Rival. In der Greifenhagischen Klinik, nicht wahr? Aber irgend hat sich was verändert. Ich weiß nicht, was. Ich kenne doch die Greifenhagische Klinik. Sie ist doch was verändert. Ich höre auch die Tram nicht. Ja, Benno. Versuch zu schlafen. Ich glaube manchmal, wir sind gar nicht in Rival. Nein. Wir sind nicht mehr in Rival, aber... Ja, wo denn sonst? Versuch zu schlafen. Morgen fällt dir alles wieder ein. Ja, Meister, wo sind wir denn zum Kuckuck? In Posen. Ach, in Posen, richtig, Posen. Jetzt weiß ich, Posen, natürlich. Na, und du und Hill, was macht ihr denn so? Nun, wir warten, dass es dir besser geht und dann... Ja, das wird schon werden. Und dann? Ich denke, man wird uns sehr bald auf irgendein Gut schicken. Du wirst dich auf dem Lande viel besser erholen. Ja, wann's? Ich weiß es nicht genau. Es wird sich in diesen Tagen entscheiden. Ich soll morgen zur Dienststelle. Ja, sehr gut. Das ist, dann sag ich Ihnen, dass ich in ein paar Tagen bin ich auch so weit. Und danach können wir fahren. Ja, Benno, hoffentlich. Und jetzt versuch etwas zu schlafen. Und morgen kommst du da gleich zu mir. Natürlich, Benno. Gute Nacht. Herr von Kedell, wir haben Ihre Papiere inzwischen bekommen. Sie sollen das Gut Baranovo übernehmen. Sie haben einen Sohn, nicht wahr? Ja, mein Sohn. Ihr Sohn Klaus hat sich bereits freiwillig zur Wehrmacht gemeldet. Das ist gut. Sie haben einen Bruder, Bernhard von Kedell. Dann fahren Sie also mit Ihrer Frau und Ihrem Bruder, sagen wir, am Montag nach Leslau und von dort auf das Gut. Ich würde lieber ein paar Wochen später fahren. Mein Bruder liegt im Krankenhaus. Ich glaube nicht, dass er schon am Montag transportfähig sein wird. Dann fahren Sie einstweilen ohne ihn. Sobald er gesund ist, kommt er nach. Das Gut ist bis Montag geräumt und muss sofort übernommen werden. Einverstanden? Hier sind die Papiere. Ich gebe Ihnen auch die Papiere Ihres Bruders mit. Ist er ernsthaft krank? Er hatte einen Unfall. Er wurde gestern Abend operiert. Meine Frau ist gerade bei ihm. Wie geht es, meine Schwager? Ja, ich kann nicht... Bitte, ich möchte zu Baron Kedell. Ja, doch... Ja, ich werde ja gleich... Was haben Sie denn, Schwester? Worüber sind Sie denn so traurig? Es ist schrecklich. 20 Jahre bin ich in diesem Krankenhaus und wir müssen alle fort. Ja, wohin müssen Sie denn, um Gottes Willen? Weiß nicht. Nach Warschau, wenn Sie das begreifen können. Wir Schwestern immer im Krankenhaus. Wir wissen nichts vom Leben draußen. Zum Beispiel, ich habe noch niemals Geld in der Hand gehabt. Ich habe solche Angst, unser Orden. Aber Schwester, Sie bleiben bestimmt. Sie kommen nur in ein anderes Haus, nicht wahr? Wir wissen alle nicht, was mit uns wird. Es ist schrecklich. Haben Sie Mut, Schwester, es wird schon gehen. Jede Veränderung sieht im Anfang schlimm aus. Es ist auch gar nicht wahr, dass die polnischen Schwestern keine gute Ausbildung haben. Mein Gott, wir sind alle so aufgeregt. Mein Schwager liegt auf Nummer 17, nicht wahr? Oh, bitte verzeihen Sie. Ich habe nur an mich gedacht. Mein Gott, Ihr Schwager. Was ist mit ihm? Ja, ich hätte es Ihnen gleich sagen müssen. Bitte verzeihen Sie. Ihr Schwager ist vor einer Stunde gestorben. So, jetzt müssen wir gleich da sein, Herr von Kedell. Ja, wissen Sie, eine Frau, dieses Baranovo, wenn es richtig bewirtschaftet wird, damit lässt sich was anfangen. Ja? Ja. Wem hat es denn bisher gehört? Och, die Leute sind weg, abgeschoben. Jetzt gehört es dem Reich. Und wenn Sie sich als Treuhänder bewähren, dann wird es später wahrscheinlich Ihnen gehören. Abgeschoben, sagten Sie? Ja, evakuiert heute früh. Eine Familie Retschinski oder so ähnlich. Die wohnten in Baranovo. Aber das Gut gehört ihnen gar nicht. Total verschuldet. Der eigentliche Besitzer saß in Posen. Ein gewisser Herr Levi. Bankier. Und was ist aus Herrn Levi geworden? Verschwunden, verschollen. Der existiert nicht mehr. Ich stelle mir vor, es könnte eines Tages klopfen und vor der Tür steht einer der früheren Besitzer und bittet um einen Almosen. Und ist ausgeschlossen. Diese Leute wissen, dass darauf die Todesstrafe steht. Außerdem sind diese Retschinskis ja bereits im Generalgouvernement. So, da sind wir. Aha. Das ist also Baranovo. Ja, das ist es. Der Fahrer wird Ihnen helfen, die Sachen reintragen. Und morgen früh wenden Sie sich an Ihren Nachbarn, den Ortsbauernführer Kutzner. Das ist ein sehr tüchtiger Mann, ist das hier. So, und nun wollen wir mal aufschließen. So, bitteschön, ich darf mal vorangehen, ja. Bitteschön, komm mit. Ja, ich selber, ich kann mich leider nicht mehr um Sie kümmern. Ich fahre heute Nacht noch ins Altreich zurück, aber wie gesagt, der Herr Kutzner, der wird Ihnen behilflich sein und natürlich steht Ihnen auch mein Nachfolger in Lestau jederzeit zur Verfügung. So, darf ich mal bitten hier, ich gehe voran. Ja, Inventaraufnahme und so weiter. Na, Sie werden sich doch zurechtfinden, nicht wahr? Ja. Ja, wir wollen es kurz machen, ich muss zurück, ich habe noch zu packen. Also, hier, von Adel, sind Ihre Papiere. Gut, wie spät ist denn? Ach, Pfarrer Pucht, ja, das ist schon 16:30, es wird ja schon dunkel. So, und damit sind Sie also Treuhänder dieses Gutes. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Danke. Bitte. Und gute Heimfahrt. Ja, danke schön, danke schön. Der hat es aber sehr eilig. Es scheint so. Das ist also Baranovo. Na, wie fühlst du dich? Tja, ein fremder Ort. Ein fremdes Gutshaus. Und hier sollen wir jetzt bleiben. Wer weiß, wie lange. Bis jetzt ist unentwegt etwas geschehen und auf einmal ist es still. Es kommt mir vor, als ob ich träume. Mir auch. Ich weiß nur nicht, ob es ein guter Traum ist oder ein Albdruck. Ach, wollen wir so tun, als ob es ein guter Traum ist, Herbert. Wenigstens sind wir nicht mehr im Lager. Sehr richtig. Oh, da ist ja eine Kerze. Zündest du sie mal an? Ja. Alles sehr groß hier. Viel zu groß für diese Kerze. Sehr unordentlich. Die Türen sperrangelweit offen. Wer hat denn diesen Stuhl umgeworfen? So. Also eigentlich gefällt es mir ganz gut. Ja, es scheint alles da zu sein. Draußen ist ein Park, verschneite Bäume. Die werden nach einiger Zeit grün werden. Ich habe im Vorbeifahren auch die Ställe gesehen. Ja? Ja, ja, eine Remise war da. Ach. Es gibt also Wagen, vielleicht auch Pferde. Na, siehst du. Wahrscheinlich auch einen Verwalter. Und wahrscheinlich alles, was man braucht. Es wird so sein wie früher. Man könnte also genau dort wieder anfangen, wo man aufhören musste. Eine Arbeit, die ich gut kenne, ein Haus, das ich noch nicht kenne, das mir aber gehören wird. Wenn du dich bewährst. Ja, wenn ich mich bewähre. Hier scheint das Speisezimmer zu sein. Ja, ja, ja, ja. Oh, bei uns hängt zwischen den Fenstern ein Bild mit einer Herbstlandschaft. Entsinnst du dich? Ja. Mein Großvater hat es angeschafft. Dein Großvater war ein reizender alter Herr, aber von Kunst verstand er nichts. Ich mochte das Bild aber gern. Noch heute kenne ich jeden Baum darauf und den Fluss mit den gelben Blättern. Hier ist auch so was Ähnliches. Ah, nein. Nein, nein, nein, nein, das ist ganz was anderes. Ein weißer Pavillon, ein Schloss. Eine unbekannte Person lehnt sich an eine Säule. Das Buffet hier ist recht geräumig. Teller mit Goldrand. Wir hatten ein englisches Service. Hier ist ein Fleck auf dem polierten Holz. Bei uns hatte das Buffet auch einen Fleck, der nicht wegging. Ich hatte als Junge einmal die Spiritusflasche umgeworfen. Ein weißer Fleck, der aussah wie ein Ohr. Naja, aber die... Also der hier ist ganz... Ganz anders. Du, wir müssen heute irgendwo in diesem Hause schlafen, Herbert. Wo ist denn das Schlafzimmer? Na, das wird sich schon finden. Aber die Flecken und die schadhaften Stellen, ich weiß nicht, ob ich mich daran gewöhnen werde. Ich meine, wer hat hier etwas vergossen? Welcher Gegenstand hat diesen Kratzer in die Tapete gerissen? Lauter fremde Spuren. Mit dem schlechten Geschmack meines Großvaters konnte ich mich abfinden, weil ich den alten Herrn gern hatte. Aber der Pavillon auf dem Bilde, furchtbar. Wohin mag diese Tür führen? Na, lass mal sehen. Sie ist abgeschlossen. Es wird sich schon ein Schlüssel finden. Nur nicht heute, nicht jetzt. Ach, es ist so ungemütlich, dunkel und kalt. Verrückt. Jetzt laufen wir hier mit der Kerze herum wie Verschwörer in einem fremden Haus und hier vor uns steht eine Lampe. Wir brauchen sie nur anzuzünden. Ach ja, ja bitte zünd sie doch an, Herr. Gleich. Sonderbar. Was? Das Lampenglas ist ganz warm. Was? Die Lampe muss vor kurzem gebrannt haben. Unmöglich. Verstehst du das? Ist das Haus denn nicht leer? Vielleicht die Dienstboten? Was tust du da? Ich will klingeln. Die Klingel funktioniert. Aber es scheint niemand zu kommen. Wer hat also die Lampe vor 10 Minuten benutzt? Es ist alles so unklar und widerlich. Ach, du warst doch eben noch ganz zufrieden. Ja, aber seit ich den fremden Fleck gesehen habe, den fremden Kratzer an der Tapete, den Pavillon, da komme ich mir vor wie ein Einbrecher. Ich habe mir das alles anders vorgestellt. Vielleicht sollte man so etwas gar nicht übernehmen. Haben wir uns denn endgültig verpflichtet? Ich weiß nicht, was in den Papieren steht. Lass mal sehen. Wo sind sie denn? Ach, hier, ja. Hier. Baron Herbert Kedell, Landwirt. Baron Benno. Das ist doch unerhört. Was hast du denn? Bennos Papiere. Benno wird weitergeführt, als wäre er noch am Leben. Als ob nichts geschehen wäre. Und während einer Umsiedlung darf offenbar niemand sterben. Das ist nicht vorgesehen. Darüber brauchst du dich doch nicht zu ärgern. Es sind viele Listen da. In einer ist Benno vielleicht gestrichen und in der anderen lebt er. Du kannst es morgen richtig stellen lassen. Aber ich finde es beleidigend für Benno. Benno hätte seinen Spaß daran gehabt. Wenn er noch lebte, wäre der Spaß nicht möglich. Und da er tot ist, hat er nichts davon. Bitte hör doch auf mit dem Läuten. Wieso ich? Hast du nicht eben geläutet? Nein. Nein. Hast du dich bestimmt nicht getäuscht? Die Klingel ging 2-mal. Vielleicht ist doch jemand im Hause. Auf einmal kommt es mir so vor, als wäre das Haus voller Menschen. Vielleicht war es an der Außentür. Ich gehe mal nachsehen. Schließ aber bitte nicht gleich auf. Frag erst, ob jemand da ist. Hörst du? Nicht gleich aufschließen. Nein. Weiß der Himmel, wer alles unterwegs ist. Draußen ist niemand. Frisch gefallener Schnee auf der Treppe und keine Spuren im Schnee. Hast du eigentlich eine Pistole, Herbert? Natürlich. Darfst du das? Hast du eine Genehmigung? Nein, ich habe nicht erst gefragt. Wenn ich mir nämlich überlege, wir sind hier mitten in der Wildnis, 2 Stunden von der nächsten Stadt. Und wer weiß, was sich zurzeit alles in den Wäldern herumtreibt. Eigentlich ist das Ganze eine unerhörte Zumutung. Na, deine Wildnis besteht, so viel ich vom Autohaus habe sehen können, hauptsächlich aus Zuckerrübenfeldern. Und die Wälder sind ziemlich dünn. Ich habe etwas Angst, Herbert. Unsinn. Natürlich könnte es sein, dass sich jemand hier im Hause versteckt hält und vielleicht zufällig die Klingel berührt hat. Dann fürchtet er sich mindestens ebenso vor dir, wie du dich vor ihm fürchtest. Scheußlich. Wir sollten uns in irgendeinem Zimmer einschließen und erst einmal bis morgen schlafen. Dann wird man ja sehen. Oh, ich könnte kein Auge zutun, wenn ich daran denke, dass jemand... Wer könnte das denn sein, Herbert? Ein alter Diener vielleicht. Irgendein harmloses Wesen, das zufällig nicht weggelaufen ist. Herbert. Ich höre. Und ich werde jetzt ganz einfach nachsehen gehen. Komm, gib mir die Kerze. Nein, ich bitte dich, aber bleib. Ich will ja nur einmal durch die Zimmer gehen. Vor uns braucht doch niemand Angst zu haben. Wer da ist, kann doch herauskommen. Du sollst mich aber nicht allein lassen. 5 Minuten. Ich bin gleich wieder da. Ist hier jemand? Ist hier jemand? Das ist entsetzlich. So ein riesiges, leeres, unordentliches Haus in der Nacht. Was war das? Das klang so, als ob jemand deinen Schlüssel umdreht. Irgendwo wird eine Tür geöffnet oder zugeschlossen. Ganz nah. Vielleicht sogar... Diese Tür? Vielleicht. Ja, moja Kolaja. Bitte verzeihen Sie. Ich verstehe leider nicht Polnisch. Wo bleibt mein Abendessen? Entschuldigung. Wer sind Sie? Ich bin der Besitzer. Oder irre ich mich? Ist das hier das Gut Baranovo? Ja. Dann bin ich hier der Besitzer. Baranovo gehört mir, Dr. Levi. Und was haben Sie hier zu suchen, wenn ich fragen darf? Ich dachte, wir dachten, das Haus wäre leer. Ja, das Haus ist auch leer. Und Sie, Herr Levi? Ich zähle nicht. Um Gottes Willen. Sind Sie krank? Warum fragen Sie, ob ich krank bin? Sie sehen so aus. Ja, ich habe ein Mittel genommen gegen den Brustschmerz, aber es hilft nicht viel. Setzen Sie sich. Hilft nicht. Kommen Sie. Ja. Setzen Sie sich doch. Sie haben ja bestimmt Fieber. Was ist denn mit Ihnen? Was fehlt Ihnen? Marian. Erlauben Sie, dass ich Ihren Puls fühle? Hören Sie den Sturm. Der Sturm wird das Haus. Das Haus wird zusammenstürzen. Das Haus wird... Nein, es ist ganz still draußen. Ich will doch noch vorher in Ruhe. Endlich in Ruhe. Was wollen Sie? Endlich. Marian ist bestimmt längst tot. Er muss gefallen sein, er war nämlich bei Warschau und hat... Niemand im Hause. Ich bin durch alle Zimmer gegangen und ich habe... Ach. Wer ist denn das? Sie sind so freundlich zu mir. Sehr freundlich sind Sie. Herr Levi, können Sie mich verstehen? Ach. Hier ist mein Mann, Baron Kedell. Herbert, Dr. Levi, der Besitzer des Gutes, ist im Hause geblieben. Mein Gott, das ist mir aber peinlich. Man hat uns gesagt, das Haus sei leer. Es ist nicht unsere Schuld, Herr Levi, dass wir hier eingedrungen sind. Siehst du denn nicht, Herbert, dass der Mann schwer krank ist? Er versteht kaum, was man sagt. Nein, nein, ich verstehe schon, ich verstehe. Sie müssen in ein Krankenhaus, Herr Levi. Ja, das heißt, Sie wollen mich fortjagen, nicht? Ja, sehen Sie, wie gut ich verstehe. Aber ich will Ihnen doch helfen. Es gibt kein Krankenhaus für Juden. Dann werde ich einen Arzt besorgen. Die Ärzte sind alle fort von hier. Nein, in Leslau gibt es einen deutschen Arzt. Ich habe das Schild gesehen. Sagen Sie, Herr, wie lange leben Sie schon in diesem Land? Warum? Sie wollen einen deutschen Arzt rufen? Zu mir? Er wird mich anzeigen. Wenn ich mit ihm rede. Ich weiß nicht, wer Sie sind oder was für ein Mensch Sie sind, aber vielleicht hören Sie mich, wenn ich Sie bitte. Verraten Sie mich nicht. Sie sagten, Sie sind der Besitzer von Baranovo? Ja, seit einem Jahr. Ja, dann sind Sie schon seit einem Jahr hier? Nein, seit 3 Tagen. Aber fragen Sie nicht lange, wie ich hierher gekommen bin. Ich habe mich vor den Deutschen versteckt, aber auch die Polen wollten mich nicht haben. Sie sagten weg mit dem alten Juden. Sie ließen mich teuer bezahlen, aber sie jagten mich gleich wieder fort, immer weiter. Immer weiter. Dann ging ich zu Fuß hierher, nachts. Denn ich dachte mir, das ist doch mein Besitz, dachte ich. Das Gut gehört doch mir ganz allein. Das ganze Inventar, jeder Tisch gehört mir, jeder Stuhl. Ich habe den Reginski, die habe ich doch auch nur hier wohnen lassen, aus Freundlichkeit. Ich dachte mir, jetzt könnten Sie mich aufnehmen, aus Freundlichkeit. Na, Sie erlaubten mir gerade noch, dass ich mich auf den Boden verkrieche. Ein Schrank war da und ein eiskalt. Und als die Redzinskis evakuiert wurden, haben sie wohl verschwiegen, dass ich hier bin, aber nicht, weil sie mich schützen wollten, sondern nur, weil sie sich nicht kompromittieren wollten mit dem Juden. Nur deshalb. Und dann habe ich mich in das Zimmer eingeschlossen. Weiß jemand, dass Sie hier sind? Nein, niemand. Höchstens der Verwalter hat mich einmal gesehen, aber nur ganz kurz. Kennt er Sie? Nein, der kennt mich nicht. Also kennt Sie niemand? Von früher auch nicht? Nein, ich bin ja noch nie hier gewesen. Keiner kennt mich, nur Sie kennen mich. Und deshalb bitte ich Sie nur eines. Ich bitte Sie. Lassen Sie mich doch in Ruhe sterben, ja? Nur in Ruhe sterben, ein paar Tage lang nicht herumgehetzt, herumgezerrt werden, herum. Herbert, nur in Ruhe. Herbert, das ist entsetzlich. Das ertrage ich nicht. Hören Sie, Herr Levi, gehen Sie jetzt ins Bett. Ja. Meine Frau wird Ihnen Tee kochen. Ja. Sie werden Pflege haben, Sie werden einen Arzt haben. Ja, nein, bitte keinen Arzt. Ich werde dem Arzt nicht sagen, wer Sie sind. Ja. Ich werde ihm sagen, Sie seien mit mir gekommen. Ja. Sie gehörten zu uns. Ja. Ja, wer ist denn da? Ihr neuer Nachbar, Baron Kedell. Mitten in der Nacht? Oh, Herr Baron. Ja, ich bin es. Sie sind Herr Kutzner. Ja, ist ja ganz richtig, dass Sie sich bei mir melden, aber das hätte ich doch bis morgen früh Zeit gehabt. Entschuldigen Sie die Störung. Was ist denn? Sie haben doch Telefon. Ja, natürlich. Kommen Sie doch erst mal herein. Was ist denn geschehen? Mein Verwalter sagte mir, dass Sie Telefon haben. Er hat mir auch den Weg hierher erklärt. Ich muss sofort einen Arzt anrufen. Ja, können Sie haben. Wird zwar nicht sehr erfreut sein, der Dr. Weitz. Hallo? Fräulein, wachen Sie gefälligst auf. Dr. Walz in Leslau, bitte. Ist jemand krank bei Ihnen, Baron? Ja. So plötzlich? Hallo, ja? Ja, hier ist Leslau. Dankeschön. Dr. Walz, hier ist Baron Kedell in Baranovo. Ich habe einen Schwerkranken im Hause, Herr Doktor. Ja, es tut mir leid, aber ich glaube, es ist sehr dringend. Nein, kein Dienstbote. Es handelt sich um meinen Bruder. Ja, ganz plötzlich. Hohes Fieber, Schüttelfrost, Schmerzen in der Brust. Bitte? Er ist über 60. Heute nicht mehr? Morgen früh? Ach bitte, bitte so früh wie möglich. Ja, könnten Sie vielleicht eine Krankenschwester mitbringen? Ja. Sowas gibt es ja wohl jetzt nicht. Ja, ich verstehe. Schön. Dann muss meine Frau vorläufig. Ja. Danke. Danke, Herr Doktor. Gott sei Dank. So viel ich verstanden habe, ist Ihr Bruder krank? Ja, ich nehme an, eine Lungenentzündung, leider. Oh je, je, je, je, je. Und über 60 ist er? Das dauert 5 Tage oder 7 Tage, soviel ich weiß. Und in dem Alter nicht sehr viel Hoffnung. Ja, wir fürchten auch, dass es vielleicht zu Ende gehen könnte. Aber er muss doch wenigstens einen Arzt haben und gute Pflege. Das tut mir aber leid, dass Sie herkommen und vielleicht gleich mit einem Todesfall anfangen. No. Noch ist es ja Gott sei Dank nicht so weit. Herr Kutzner. Vielen Dank. Ich danke Ihnen sehr, Dr. Walz. Ja, heute bin ich nun also zum letzten Mal bei Ihnen gewesen, Baron Gedell. Hoffentlich, Herr Doktor. Außer wenn Sie vielleicht gelegentlich einmal privat zu Besuch kommen wollen. Ja. Vielleicht im Herbst zur Jagd. Ja. Wissen Sie, es gibt da Kollegen, die bei der kleinsten Sache einer Influenza oder einer kleinen Sepsis gleich ein sehr ernstes Gesicht machen. Das sieht schlimm aus. Ja, und wenn der Patient dann überraschend gesund wird, dann war das eben Ihr Verdienst. Ja, aber in diesem Fall, Baron Gedell, muss ich schon sagen, als ich damals, wann war denn das, im Dezember, ja, hierher kam, da hing das Leben Ihres Bruders wirklich an einem Haar. Hätte er nicht sofort die Spritzen bekommen. Naja, und dann die eiserne Konstitution Ihres Bruders. Ja, Gott sei Dank, Doktor. Das hat alles mitgeholfen. Ja. Aber ich glaube, entschuldigen Sie, die Pferde sind da. Ach, ja, also auf Wiedersehen. Und empfehlen Sie mich der Baronin. Vielen Dank, Dr. Walz. Vielen Dank. Wer ist da? Gedell. Oh, ja, bitte kommen Sie herein, Baron. Kommen Sie. Der Arzt hat mir eben bestätigt, dass Sie nun endlich wieder völlig gesund geworden sind, Herr Levy. Ich freue mich für Sie. Ja, wer hätte das gedacht? Es hing an einem Haar, sagte er. Ja, Sie sind wirklich freundlich zu mir gewesen, Baron. Lassen wir das. Nein, ich weiß, wie das ist, wenn man anderen Leuten helfen kann. Ich habe auch vielen geholfen, Baron, besonders den Deutschen, für ihre Vereine und Veranstaltungen, für arme Kinder und für die Schulen. Und aber das war alles einmal. Seit ein paar Jahren hörten sie auf, mich zu kennen. Bekamen wohl ihr Geld von anderswo. Eine bittere Geschichte. Ja, plötzlich wollten sie dann nichts mehr von mir wissen. Denken Sie nicht mehr daran, Herr Lien. Nein, ich denke nur noch an eins, was jetzt geschehen soll. Sie, Baron, Sie werden natürlich sagen, jetzt ist er gesund, jetzt soll er endlich gehen. Das habe ich nicht gesagt, Herr Levy, und das werde ich auch nicht sagen. Aber machen Sie sich keine Sorgen, Baron. Ich gehe, ich kann gehen. Ganz im Vertrauen, Baron, ich hatte eine Bank in Posen, Bank Creditovi. Ich habe nämlich Geld bei mir, eine große Summe, wissen Sie? Genug jedenfalls, um die Flucht zu bezahlen. Ja, Geld allein genügt nicht. Nein, selbstverständlich nicht. Man muss auch Glück haben. Aber mit Geld hat man leichter Glück. Ich kenne in Alexandrowo einen Pferdehändler. Wenn ich nur erst über die Grenze komme, wissen Sie, nach Litauen vielleicht, und dann von dort übers Meer. Er wird mir nicht gern helfen, aber er wird mir für Geld helfen. Er hat doch mehr davon, als wenn er mich anzeigt. Um was für Geld handelt es sich denn? Eine große Summe, Baron. Über 200.000. 200.000? Was? Slotti natürlich. Oh. Allerdings, das ist... Das müsste doch reichen, ne? Ja, lieber Herr Levy... Das müsste doch reichen. Ja, lieber Herr Levy, dann wissen Sie gar nicht... Ja, du bist Schweden doch mindestens, ne? Ich meine, dass die Slotti seit Dezember außer Kurs gesetzt sind. Aha. Was... Die Slotte sind... Wurden aus dem Verkehr gezogen. Was? Slotte werden nicht mehr angenommen? Nein. Ja. Tut mir leid für Sie, Herr Levy. Ja, dann habe ich nichts mehr. Na, und Baranowo? Aber das ist doch ein schlechter Scherz, Baron. Wieso? Sie sind der Besitzer von Baranowo. Für mich sind Sie es geblieben. Ja, das sagen Sie, aber das bedeutet doch nichts. Nun meinen Sie, ich würde einem alten Mann seinen letzten Besitz nehmen? Aber seien Sie doch ehrlich, Baron. Damals, als Sie mich fanden, krank auf den Tod, haben Sie da nicht gehofft, Sie würden mich in 3 bis 4 Tagen wieder los sein? Nein, nicht gehofft, vielleicht nicht, aber gedacht haben Sie es, gerechnet haben Sie damit. Ich habe an nichts gedacht. Ich habe Sie als meinen Bruder ausgegeben, damit Sie Hilfe bekommen konnten. Ja. Und weil ich sah, dass Sie auf uns angewiesen waren, also, ja. Wie also ein Bruder auf den anderen Bruder angewiesen ist. Ja, das ist ein schönes Wort, Baron. Aber was jetzt, wenn ich nicht fliehen kann? Na, da müssen Sie eben bleiben. Da müssen Sie eben weiter hier auf Baranowo bleiben. Ja, sehen Sie, es fällt Ihnen schwer, das auszusprechen. Nein, wir müssen uns nur richtig überlegen. Ja. Sie dürfen sich natürlich weder selbst noch uns in Gefahr bringen. Ja, aber die Gefahr wäre doch immer da. Ja, natürlich wäre die Gefahr immer da. Ein Zufall kann es herausbringen. Mhm. Es kommt aber darauf an, den Zufall wenigstens so unwahrscheinlich wie möglich zu machen. Verstehen Sie, Herr Levy? Ja, natürlich, ja. Ja, ich werde im Zimmer bleiben, ganz still, ganz unauffällig. Ja, Sie werden das Zimmer nicht verlassen, außer wenn niemand Sie sehen kann. Ja. Abends vielleicht in dem Park ein wenig. Ja. Sie sagten doch, dass keiner hier Sie kennt. Nein. Ja, nun, Sie sehen ja auch schließlich jetzt ganz anders aus mit dem weißen Bart als damals. Ja, natürlich. Ja, es kennt mich nämlich wirklich niemand. Hm. Wer ist da? Speransky, von Baron. Aha, ja. Warten Sie einen Augenblick, Speransky. Sie sagten, der Verwalter hätte Sie einmal gesehen. Ja, ganz kurz nur bei den Lutzinskis. Wird er Sie wiedererkennen? Nein, bestimmt nicht. Ich glaube es nicht. Okay. Kommen Sie herein, Herr Speransky. Guten Morgen, Pan Baron. Guten Morgen, Speransky. Ich wollte wegen der Pferde fragen. Ja. Später, Speransky. Darf ich Sie bekannt machen? Mein Bruder? Oh, Pan Barons Bruder. Ja. Ist aufgestanden. Oder kennen Sie sich vielleicht schon? Nein, noch nicht, Pan Baron. Sehr angenehm. Der Herr Bruder ist lange krank gewesen. Ja. Aber jetzt geht es ihm besser. Ja. Und wegen der Pferde komme ich später zu Ihnen hinüber, Herr Speransky. Ist recht, Pan Baron. Auf Wiedersehen. Gute Besserung weiterhin. Danke. Hat er Sie erkannt oder nicht? Nein, er hat mich nicht erkannt. Er stutzte einen Augenblick. Vielleicht wollte er es nur nicht zugeben. Nein. Ein Pole kann nicht verbergen, was er denkt, also vor mir nicht. Na, wenn das eine Probe war, dann war es ein gutes Zeichen. Ja, aber sagen Sie, Baron, warum haben Sie ihn hereingerufen? Ich wollte mich vergewissern. Hätte er Sie erkannt, hätten wir ihn ins Vertrauen ziehen müssen. Hätte er mich erkannt, wäre er morgen früh zur Polizei gegangen. Nein. Er hätte einen anonymen Brief an die Polizei geschickt. Wie denn? Was denn? Er hätte Sie einer deutschen Behörde denunziert? Aber bestimmt, ja. Sie kennen die Leute hier nicht, Baron. Sie sind so etwas wie ein... Ja, Sie sind ein Träumer. Sagen Sie, Baron, warum tun Sie überhaupt so viel für mich? Wahrscheinlich, weil zu viel gegen Sie getan wurde. Ich habe einen gewissen privaten Sinn für Gerechtigkeit. Nein, Baron. Sie haben nicht einen privaten Sinn für Gerechtigkeit. Sie haben Gottes Sinn für Gerechtigkeit, Baron. Wissen Sie, Gott ist weit, die Gestapo ist nah. Ja, aber Gott wird es Ihnen lohnen. Und jetzt legen Sie sich wieder hin, Herr Levy. Ja. Sie müssen sich noch schonen. Ja. Wissen Sie, Fräulein Zwielich, ich bin für Gerechtigkeit. Bitte? Na, hören Sie doch mal auf mit dem Geklapper. Ja? Ich bin für Gerechtigkeit, sage ich. Aha. Warum muss ich auf Gorka sitzen, auf dieser elenden Klitsche, obwohl ich Diplomlandwirt bin? Ja, und Ortsbauernführer, Herr Kutzner. Ja, jawohl. Ja. Und was gibt man mir? 500 Morgen. Mm. Und nebenan, da kommt so ein baltischer Baron, dem schmeißt man, ohne mit der Wimper zu zucken, 2300 Morgen vor die Füße. Ja. Ja, ich denke ja immer... Was denken Sie? Ich denke, Gorka und Baranowo könnten ganz gut zusammengelegt und zentral bewirtschaftet werden. So, denken Sie das? Ja. Ich denke es auch manchmal. Und wo bleiben die Kedels? Oh, nun fragt sich doch, ob die Kedels dieses große Gut überhaupt mit Recht bekommen haben. Was heißt das? Er soll doch entschädigt werden. Er soll doch ersetzt kriegen, was er früher mal zu Hause verloren hat. Natürlich, aber als Eigentümer kommt doch nur solche in Frage, an denen nichts auszusetzen ist. Was denn? Einen Sohn und Erben haben Sie doch. Na ja. Er ist sogar an der Front. Trotzdem, na, vielleicht würde das nicht genügen. Ja, vielleicht irre ich mich auch allerdings. Wieso? Haben Sie irgendetwas erfahren? Beobachtet, Herr Kutzner. Was haben Sie beobachtet, Zwielich? Reden Sie nicht in Rätseln. Mit dem Bruder. Ist Ihnen an dem denn nichts aufgefallen? Ja, ein bisschen menschenscheu ist er. Oh, ist doch schon mehr als menschenscheu. Wenn kein Fremder in der Nähe ist, geht er manchmal vor dem Haus auf und ab mit einem grünen Taschentuch auf dem Kopf. Vielleicht hat er was gegen Sonnenbrand. Da nimmt man aber besser einen Hut. Ja, da haben Sie recht. Ja. Ja, richtig. Sobald jemand kommt, geht er ins Haus und schließt sich in sein Zimmer ein. Ich habe ihn überhaupt nur ein einziges Mal zu Gesicht bekommen. Hat ein sonderbares Gesicht, was? Ich habe herumgefragt, Herr Kutzner. Wenn irgendwelche Gäste kommen, der Bruder. Der Bruder, der wird nie gezeigt. Ja, aber was soll uns das alles helfen? Na, der Mann ist doch geisteskrank. Meinen Sie? Natürlich. Und dann wäre doch die Familie nicht erbgesund. Ach so, meinen Sie das? Mhm, die werden unter diesen Umständen bestimmt nicht als Eigentümer bestätigt. Niemals, Herr Kutzner, niemals. Das ist interessant, Fräulein Zwielich. Der Sache müssen wir einmal nachgehen. Aha. Ja, oh, Baron, kommen Sie doch. Kommen Sie. Mein Sohn kommt in den nächsten Tagen, Herr Levi. Als Soldat auf Urlaub. Eine gute Nachricht, Baron. Werden Sie ihm von mir erzählen? Ich glaube, ich muss es tun, wenn Sie es erlauben. Natürlich, wenn er mich besuchen will, führen Sie ihn zu mir, Baron. Damit er seine neue Heimat besser versteht. Na, wir wollen sehen. Na, und wie ist es mit Ihnen, Baron? Fangen Sie an, sich einzuleben? Wissen Sie schon, was die Kinder hier spielen? Was die Verliebten sich zuflüstern? Was die Frauen am Brunnen reden? Ich werde es lernen. Wie alt sind Sie denn, Baron? 54. Sie werden es lernen, ne? Ich fürchte leider, Baron, Sie werden immer nur finden, dass es hier anders ist als bei Ihnen zu Hause in Estland. Anders und schlechter. Sie werden sich immer in der Fremde fühlen. Woher wissen Sie das? Weil ich es kenne. Ich habe in vielen Ländern gewohnt, jahrelang. Es ging mir gut, ich war aber überall so halbwegs zu Hause. Aber mehr auch nicht. Aber mehr auch nicht, ja. Es ist alles so ein bisschen gleichgültig, was? Man findet hier und da einen einsamen Baum, ein kleines weißes Haus mit Sonnenblumen davor. Das ist alles ganz hübsch, aber es sagt einem nichts. Ich mache mir schon lange nichts mehr aus Bäumen, Baron. Ja, vielleicht gefällt es meinem Sohn. Vielleicht wird es ihm etwas sagen. Später. Wohin willst du denn schon wieder, Herbert? Unsere neue Dreschmaschine fängt gerade an zu arbeiten. Musst du denn überall selber dabei sein? Ich wollte nur gerne nachsehen. Du läufst mir ständig davon, wenn ich mit dir sprechen will. Aber nein, das ist doch nicht so gemein. Was hast du denn, Helen? Was hast du denn auf dem Herzen? Ach, weißt du, eigentlich sollte ich mich freuen über... Über? Über den Urlaub von Klaus. Hm? Aber ich bin entsetzlich unruhig, Herbert. Was denn? Wegen unseres Gastes? Ja. Ich meinerseits finde wirklich nichts Besonderes mehr an der Sache. Auf die Dauer gewöhnt man sich an die ungewöhnlichsten Situationen. Er ist so unvorsichtig. Wer? Dr. Levi. Neulich saß er im Park, auf der Bank unter den Birken und unterhielt sich mit Speranski. Polnisch. Er sagte, wäre früher in Warschau gewesen. Ja, Speranski hat es mir schon erzählt. Aber das macht doch nichts. Natürlich sind die Leute ganz begeistert darüber, dass mein Bruder Polnisch kann. Er sollte sich nicht so viel zeigen. Er kann doch nicht den ganzen Tag im Zimmer sitzen. Wirklich, er ist zu unvorsichtig, Herbert. Versteh mich bitte richtig. Aber ich habe nichts gegen ihn. Selbstverständlich hast du nichts gegen ihn. Du hast ihn gepflegt wie ein kleines Kind. Ja, aber begreif das bitte. Bei aller Schonung für ihn. Ich muss gleichzeitig auch an dich denken. An mich? An uns alle. Wenn es einmal herauskommen sollte, dann würde man dich nicht anders behandeln als ihn. Es kann nicht so weitergehen, Herbert. Mach dir doch keine unnützen Sorgen. Das sind keine unnützen Sorgen. Ich kann nicht mehr schlafen vor Angst. Ich muss immer daran denken, was geschehen würde, ach wenn... Ach Gott, es hat keinen Sinn, sich mit solchen Gedanken zu quälen. Wenn es irgendeine anständige Lösung gäbe, glaube mir, ich wäre der Erste. Aber es gibt keine. Hast du eigentlich daran gedacht, was wir tun sollen, wenn einmal einer von unseren alten Freunden uns besucht, irgendwelche Verwandte, die Benno kennen? Na, da wird Benno eben... Benno, ich meine Dr. Levy. Ich meine, dann wird Dr. Levy eben in seinem Zimmer bleiben, leidend wie bisher, wenn Fremde kamen. Das ist auf die Dauer unmöglich. Und übrigens, wenn ihn wirklich einer mal aus der Ferne zu sehen bekommt... Findest du nicht, dass eine gewisse Ähnlichkeit da ist? Ach. Ja, ja. Ich finde, die lange Krankheit hat ihn natürlich ein bisschen verändert. Und du sagst, um mich zu beruhigen, aber du selbst bist bestimmt nicht so überzeugt davon. Ich bin wirklich ganz ruhig, Helen. Und Levy übrigens auch. Er scheint auch gar keine Furcht mehr zu haben. Herbert, sag mir eins. Mhm. Hast du ihn eigentlich gern? Wie meinst du das? Ich meine, ihn. Persönlich. Das ist eine schreckliche Frage. Wie soll ich dir das erklären? Nein. Wenn ich es ganz ehrlich sage, nein. Ich mag ihn nicht. Ich begreife ihn nicht. Ich weiß nichts von ihm. Er ist ein ganz fremder Mensch. Vielleicht finde ich ihn sogar unangenehm. Er sieht mich an. Ich weiß nicht, was er dabei denkt. Er lächelt. Ich weiß nicht, worüber. Ich habe unsagbares Mitleid mit ihm. Aber dass ich ihn, ich meine, ihn persönlich, auch nur im Geringsten liebte, nein. Nein. Das nicht. Gar nicht. Aber dann könnte es dir doch nicht schwerfallen. Dann könntest du ihn doch bitten, dass er fortgeht. Niemals. Gerade deswegen nicht. Es ist nicht möglich, allen Menschen zu helfen. Nein, aber einem. Stell dir vor, wenn jeder Lebende auch nur einem Menschen seine Hilfe gewähren würde. Was das für eine Welt wäre. Das ist schön, aber das ist Unsinn. Also, falls du glaubst, dass ich dir zu viel zumute, dann solltest du vielleicht für einige Zeit von hier wegfahren. Vielleicht zu Erna nach Meersburg. Ich werde ihr schreiben. Wenn du erst eine Weile draußen bist, wirst du bemerken, dass du dich über Dinge aufgeregt hast, die niemand weiß und niemand erfahren kann. Außer uns beiden. Und Klaus? Du hattest Klaus gleich nach Bennos Tod geschrieben. Wenn Klaus kommt, werde ich ihm alles erklären. Ich weiß nicht, wie er es aufnehmen wird. Klaus ist schließlich mein Sohn. Aber er kann sich verändert haben. Er ist so jung. Ich werde ihn zu unserem Gast führen. Er muss ihn sehen. Er muss ihn natürlich sehen. Er muss diesen unglücklichen alten Mann sehen. Ja, so ist es also gewesen, Klaus. Genau so. Ich habe dir diese Geschichte erzählt, weil du den Anfang kanntest. Also musstest du auch das Weitere erfahren. Eine recht hässliche Geschichte, Papa. Findest du? Das finde ich nicht. Aber die Hauptsache... Sie ist bei dir gut aufgehoben. Ich weiß nicht. Du hast da was Schönes angerichtet. Verzeih, aber ich begreife dich einfach nicht. Du hattest Onkel Benno doch gern. Ich weiß nicht ganz, was du sagen willst, mein Junge. Das Ganze kommt mir vor wie eine Entwürdigung. Aber ich bitte dich. Ich verstehe, dass dich diese Geschichte bestürzt, weil du einfach nicht darauf gefasst warst. Aber Entwürdigung, ich bitte dich. Du hattest dich an den Gedanken gewöhnt, dass dein Onkel Benno tot ist. Und ist er nicht tot? Ist er etwa nicht tot? Vielleicht nicht. Sieh her, Klaus. Du wirst dich möglicherweise wundern. Aber ich habe gerade dadurch, dass Levy bei uns lebt, dass der frühere Besitzer unseres Gutes bei uns lebt, ein reines Gewissen. So, ich könnte mir eher denken, dass du vor Sorge und Aufregung nicht in den Schlaf findest. Wir haben hier ein Gut bekommen, das uns nicht zusteht. Als gerechte Entschädigung für Verlorenes. Mag sein. Aber man hat es anderen weggenommen. Man hat eine böse Tat mit einer anderen gut zu machen gesucht. Das ist das Recht jeder Eroberung. Das Unrecht jeder Eroberung, meinst du? Ach, und du als Einziger machst da nicht mit? Du willst dir den Luxus eines reinen Gewissens leisten? Ich will dieses Gut im Grunde nur für den Besitzer bewirtschaften. Ich will es ihm nicht wegnehmen. Dann brauche ich mich auch nicht vor ihm zu schämen. Und warum hast du ihn nicht einfach versteckt? Warum hast du ihn auch noch als Onkel Benno ausgegeben? Eine finstere Sache ist das, eine finstere Sache. Komm, Klaus. Ich will dich zu ihm führen. Du sollst ihn kennenlernen. Er ist ein alter Mann. Er ist ein sehr würdiger alter Mann. Nein, ich möchte nicht. Versteh mich, ich möchte nicht. Aber komm doch nur erst einmal mit mir. Bitte. Nein, entschuldige, nein, ich kann nicht. Vielleicht später. Du solltest es nicht so ansehen. Mit dieser bösen Verständnislosigkeit, Klaus. Du bist verstockt. Und du tust etwas Wahnsinniges. Und an Mama und an mich denkst du überhaupt nicht dabei. Wer steht dir eigentlich näher, wir oder dieser fremde Mensch? Fürchtest du dich? Ich? Wovor? Für deine Offizierskarriere. Ach, wie kannst du so etwas sagen, wenn ich mich fürchte, so nur für Mama. Und übrigens auch für dich, denn du weißt offenbar nicht, was du tust. Ich weiß es genau. Auch was dir droht und uns allen? Ich weiß es genau. Und trotzdem? Siehst du, mein Junge, uns geht es gut. Wir leben mitten im Kriege wie im tiefsten Frieden. Wir werden geschont und bevorzugt. Mutest du mir zu, dass ich aus dieser Sicherheit heraus und nur um mir diese Sicherheit zu erhalten, einen Menschen der Verfolgung preisgebe? Dem jämmerlichen Tod? Sag ihm, dass er geht, gib ihm Geld, schick ihn fort. Hast du mit deiner Mutter gesprochen? Sie will das Gleiche wie ich. Na dann geht doch beide eurer Wege. Dann werde ich hier alleine bleiben mit diesem alten Mann. Aber preisgeben werde ich ihn nicht. Preisgeben werde ich ihn nicht. Du kannst machen, was du willst, ich habe nichts damit zu tun. Junge. Es tut mir leid, ich fahre so bald wie möglich. Und dein Urlaub? Ich habe ihn mir anders vorgestellt. Dein Urlaub hat gerade erst angefangen. Ich kann nicht hier bleiben, mit diesem Mann nicht. Entweder er geht oder ich. Klaus, ich kann mich von dir nicht erpressen lassen. Entscheide dich. Na gut. Dann sollst du wissen, dass ich mich längst entschieden habe. Und du sollst wissen, dass ich nicht wiederkommen werde. Niemals. Es tut mir leid. Leb wohl. Klaus. Klaus. In der Herbstbestellung vorzubeugen. Warten Sie, ich habe da gerade etwas. Um Missverständnissen in der Herbstbestellung vorzubeugen. Passen Sie auf. Ja, bitte, was ist? Hören Sie, was hier in der Zeitung steht. Ja? Klaus Baron Kedell, gefallen im Osten, Juli 1944. Bist du nicht der Sohn von drüben? Ja, wer denn sonst? Unterzeichnet die Eltern. Baranovo. Schrecklich. Naja, es trifft immerhin jeden. Ja. Ja, es tut mir auch leid. Aber wissen Sie, es schafft eine veränderte Lage. Wieso denn? Der einzige Sohn. Kedell bekommt Baranovo nicht, wenn er keinen Erben hat. Was denken Sie, Herr Kutzner? Also damals mit dem Bruder, da haben wir auch schon vorbeigedacht. Im Übrigen habe ich mich erkundigt. Die Schwester der Baronin, die wohnt irgendwo im Altreich, die hat 3 Söhne. Und Sie meinen? Natürlich. Kedell braucht doch nur einen davon zu seinem Erbfolger zu machen. Dann... Ach. Ja. Ach so, meinen Sie. Mhm. War die Dame schon mal drüben zu Besuch? Bisher nicht so viel, ich weiß. Sobald sie merkt, dass es auf Baranovo was zu erben gibt, wird die schon angerauscht kommen. Ja, darauf können Sie sich verlassen. Ach. Schreiben Sie. Ja. Um Missständen in der Herbstbestellung vorzubeugen, bedarf es... Hallo. Wo können Sie denn sein? Hey, Sie. Ja? Wissen Sie hier Bescheid? Ich möchte zu meiner Schwester Baronin Kedell. Gestatten Sie vor, kurz noch mein Name, Ortsbauernführer. Sie sind der Gutsnachbar. Ja. Verzeihung. Meine Klitsche ist 3 Kilometer weiter. Ja. Na, dann werden wir wohl beide warten müssen. Ja. Sie scheinen nicht zu Hause zu sein. Scheint so. Das kommt davon, wenn man seine Verwandten überraschen will. Ich wollte meine Schwester ursprünglich in Posen treffen und sie dann nach Meersburg mitnehmen. Ach so. Aber plötzlich ergab sich diese Gelegenheit im Auto. Verstehe. Mm, recht schönes Gut übrigens. Ja, wie? Ja. Nicht sehr groß, aber recht sympathisch. Und mein Schwager als Nachbar, Herr Kutzner, da haben Sie einen ausgezeichneten Berater. Er ist ein brillanter Landwirt. Ja, das schon. Nur, dass er sich seit dem Tod seines Sohnes noch mehr zurückgezogen hat als vorher schon. Wir waren ja alle voll Teilnahme. Ja, schrecklich. 2 schwere Verluste in wenigen Jahren. Wieso 2 Verluste? Zuerst der Bruder, dann der Sohn. Wie? Hat Baron Kedell denn noch einen Bruder gehabt? Nein, Nur den einen, der 1939 in Posen überfahren wurde. Ja, ja, ja. Ja, glücklicherweise war es ja kein tödlicher Unfall. Wieso? Er ist 4 Tage später gestorben. Ja, und der andere Bruder? Hatte ebenfalls einen Unfall? Aber ich sagte Ihnen doch schon, es gibt nur einen Bruder. Benno. Gnädige Frau, Sie sind vielleicht falsch unterrichtet, aber... Kennen Sie unsere Familiengeschichte etwa besser als ich? Ihren Schwager Benno von Kedell kenne ich jedenfalls, wenn auch nur flüchtig. Er lebt nämlich seit 5 Jahren hier in Baranovo. Aber unmöglich, Sie irren sich. Sie müssen ihn verwechseln, bestimmt. Erna, du. Herbert. Ah, Herr Kutzner. Guten Tag. Erna, du, wie geht's dir denn? Danke, gut, wie geht's Schön, dir? Schön, dass du da bist. Helen, stell dir vor, Erna ist gekommen. Ja, Helen, ich bin schon dafür. Nein, das ist doch nicht die Möglichkeit. Ja, Herr Kutzner, womit kann ich dienen? Sagen Sie, Sie haben doch nur einen Bruder, Baron Kedell, nicht wahr? Wieso? Ja, natürlich, ja. Wie kommen Sie darauf? Und was war es, weswegen Sie mich sprechen wollten? Wegen der Anbaupläne. Aber ich komme lieber ein anderes Mal, wenn kein Besuch da ist. Ah. Guten Tag. Guten Tag. Sofort ein Gespräch mit Dr. Walz. Dr. Walz? Das ist ja eine dolle Sache. Na, ich werde dir diesen Ding jetzt mal auf den Grund gehen. Das Fräulein, Fräulein, sofort ein Gespräch mit Dr. Walz. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Herr Dr. Walz, bitte eine Sekunde, aus Bauernführer Kutzner muss ich dringend sprechen. Bitte, Herr. Hier ist Kutzner. Wie bitte? Was? Die Lage? Was für eine Lage? Hören Sie mal, Doktor. Das ist doch Unsinn. Da machen Sie sich ganz unnütze Sorgen. Wenn nämlich irgendeine Gefahr bestünde, dann würde man die Zivilbevölkerung evakuieren. Hier kommt der Russe nicht herein. Und wer seinen Platz verlässt, ist ein Volksverräter. Sehr richtig. Soll es ja hier und da leider geben. Ja, ja, leider, leider. Ja, aber ich habe eine andere Frage. Hören Sie mal, Sie kennen doch die Kedells. Sie haben doch damals den älteren Kedell behandelt. Wie? Gleich am ersten Tag, als Sie hier ankamen, hatte Brustfellentzündung, nicht wahr? Sagen Sie... Irgendwelche Verletzungen hatte er nicht, was? Ich meine, er ist nicht irgendwie überfahren worden, hm? So, so. Nee, ich frage nur so. Ja, danke, das war alles, was ich wissen wollte. Danke, Herr Doktor, danke. Fräulein Zwielig? Ja? Nehmen Sie auf. Ja, sofort. Gorka, 10. November 1944. Schreiben Sie mal an... Ja? Nun, an wen denn gleich? Sagen Sie mal, Fräulein Zwielig, wenn jemand vor 5 Jahren in Posen überfahren wurde und gestorben ist, das muss ich doch irgendwo feststellen. Ha, was? Ich ahnte das schon. Durch die Friedhofsverwaltung. Ach, sehr gut, sehr gut. Ja, wir fragen einfach an mehreren Stellen. Mhm. An Friedhofsverwaltung, Standesamt, Polizei. Standesamt, Polizei. Also, wenn das stimmt, ich glaube es ja selbst noch nicht, aber dann hätten wir den noblen Herrn unterm Daumen. Kutzner, so früh am Tage. Bitte kommen Sie herein. Es ist eilig. Ich möchte sofort eine Sache klarstellen, Herr von Kedell. Sagen Sie, hören Sie das auch? Das ist doch seltsam. Ach, das hat nichts zu sagen. Das war unterwegs schon mehrere Male. Klingt wie ein Gewitter. Im Januar gewittert es nicht. Das ist Artillerie. Das ist eine Schlacht, Herr Kutzner. Dann wird es die Entscheidung sein. Es scheint aus der Gegend von Litzmannstadt zu kommen. Das ist der lange aufgesparte Schlag. Man hat sie hereingelockt, jetzt werden sie vernichtet. Kein feindlicher Soldat wird jemals das Warteland betreten, hat der Gauleiter gesagt. Wer jetzt feige fliehen will, ist ein Volksverräter. Alle bleiben an ihrem Platz. Es wird keinem auch nur ein Haar gekrümmt werden. Das ist die große Wende. Unser großes Aufbauwerk im Warteland kann niemals angetastet werden. Von außen nicht und auch von innen her nicht. Sie wollten etwas Bestimmtes, Herr Kutzner? Ja. Es betrifft Ihren Bruder. Meinen Bruder? Wieso? Ich möchte sofort Ihren Bruder sehen. Sie wissen, dass mein Bruder krank ist. Seit seinem Unfall. Ihr Bruder ist mehr als krank. Was wollen Sie damit sagen? Er ist tot. Seit jenem Unfall gestorben, habe ich festgestellt. Gestorben im November 1939, beerdigt in Posen. Was sagen Sie dazu? Nichts. Wie? Auch gut. So, und jetzt... Wo ist die Tür, hinter der sich Ihr angeblicher Bruder aufzuhalten pflegt? Ist es die da? Aha, da ist er ja. Ja. Was wollen Sie? Sehen Sie mich an, Sie! Danke, genügt. Wollte mich nur vergewissern, Herr Kedell. Und jetzt, bitte, ein anderes Thema. Wem gehörte dieses Gut früher? Einer Familie Retschinski, so viel ich weiß. Diese Retschinskis haben hier lediglich gewohnt. Das Gut gehört ihnen längst nicht mehr. Wissen Sie, wer der Besitzer von Baranowo war? Eine Bank in Posen. Ein Bankier in Posen, ein jüdischer Bankier namens Levi. Stimmt das? Nur wenn Sie das alles wissen... Und jetzt passen Sie mal auf, wie der Zufall spielt. Auf dem Boden liegt bei mir ein Stoß alter polnischer Zeitungen und Broschüren, lange schon, oft hingesehen. Ein Bankprospekt, die erste Seite abgerissen, auf der zweiten Seite ein Bild. Immer wenn ich dran vorbeigegangen bin, hatte ich einen Schimmer von Erkennen. Wer ist das doch? Die Fresse hast du doch schon mal gesehen. Und gestern, da ist es mir eingefallen. Hier, bitte. Nun decke ich mal das rasierte Kinn zu. Nur die Stirn bleibt. Die Augen, die Nase. Nun, wer ist das? Es stand zum Glück auch noch drunter. Dr. Levi, Bankretitovi, Bosnien. Vielleicht eine gewisse Ähnlichkeit, das mag wohl sein. Schweigen Sie! Lassen mich von Ihnen nicht mehr beschwatzen, Sie! Sie Verbrecher, Sie Verräter! Ich gehe nicht eher von dieser Stelle, bis man Sie abgeführt hat! Ich hatte gar nicht die Absicht, von hier wegzugehen. Sie kommen vors Volksgericht! Man wird Sie abholen! Fräulein! Hallo! Bitte, Leslau! 325! Jawohl! Die geheime Staatspolizei. Hier ist Baranowo. Ja, ich warte. Herr Kutzner, ich möchte Sie nur auf eines aufmerksam machen. Ich erkläre hiermit ausdrücklich, meine Frau hat mit dieser Angelegenheit nichts zu tun. Nichts zu tun? Das werden wir ja sehen. Ihre Frau hat den Betrug von Anfang an mitgemacht. Sie hat ihren Bruder doch wohl gekannt, wie? Oder? Das wohl, aber... Also, das genügt. Aber sie war dagegen. Dann hätte sie es eben melden müssen. Sie ist Gott sei Dank nicht mehr hier. Wo ist sie? Verreist. Seit Monaten. Hallo? Ja. Hier spricht Kutzner, Ortsbauernführer. Ich habe die Sache mit Kedell Baranowo restlos geklärt. Der Mann kann sofort verhaftet werden. Ja, ich bleibe hier, bis Sie kommen. Was? Ich verstehe Sie nicht. Ich habe doch gestern bereits davon gesprochen. Was? Wie? Sofort? Was? Sofort, sagen Sie? Ja. Ja, jawohl. Also, Herr Kedell. Herr Kutzner. Ich muss erst noch eine Sache erledigen. Sie bleiben hier. Sie kommen uns nicht davon. Merken Sie sich das. In einer Stunde werden Sie abgeholt. Wenn nicht von mir, dann von anderen. Machen Sie sich fertig. Los, sofort. Sie werden dann abgeholt. Hörten Sie die Klingel, Herr Levi? Ob Sie das schon sind? Nein, ich war's. Ganz im Gedanken, Baron. Ah, so. Ja, ich wollte Tee und habe nicht daran gedacht, dass die Köchin längst weggelaufen ist. Und das Mädchen auch. Alle sind weggelaufen. Sie haben alle gewittert, was uns bevorsteht. Sie haben es schon viel länger gewusst als wir. So sind wir wieder allein im Haus. Genau wie damals, als Sie gekommen sind, Baron. Entsinnen Sie sich noch. Warum dauert es so lange, bis die Staatspolizei endlich da ist? Das Warten kann einen verrückt machen. Was werden Sie mit uns tun? Ich weiß nicht. Volksgericht oder so etwas. Wenn Sie uns nicht vorher über den Haufen schießen. Sie sind schnell bei der Hand. Ich kenne das. Vielleicht werden Sie uns prügeln. Kann sein. Ins Gesicht schlagen, herumtrampeln. Kann sein. Ich habe einen Bruder gehabt, Baron. Jascha hieß er, ein guter Junge, wirklich. Lebte in Gomel. Die Kosaken haben ihn totgeschlagen im Jahr 1912. Warum? Zum Spaß, bloß zum Spaß. wäre jetzt so alt wie Sie ungefähr. Also hatten Sie auch einen Bruder? Hm. Woran denken Sie, Baron? Ich denke, jetzt ist wirklich kein Unterschied mehr zwischen Ihnen und mir. War denn vorher ein Unterschied? Ab vorher ein... Tja, Sie haben recht. Sie sind ein guter Mensch, Baron, aber sehr hochmütig. Wie? Trotz der 5 Jahre, die Sie mich kennen, sagen Sie das? 5 Jahre. Und was ist eigentlich geschehen in dieser Zeit? Viel ist geschehen, Baron. Sie mussten in die Erde hinein, ins Grab und wieder heraus aus der Erde, um mein Bruder zu werden. Ja, weil Sie es wollten. Sie bestanden darauf, Baron. Ja. Es schien mir, als hinge das Heil meiner Seele davon ab. Ich wollte mir den Bruder nicht nehmen lassen. Ich habe meinen Sohn fortgeschickt. Meine Frau ist zu ihrer Schwester gefahren, nur weil ich darauf bestand. Und jetzt tut es Ihnen leid? Nein. Es war nur alles falsch. Verstehen Sie, ich sehe das jetzt. Ich habe mir zwar etwas darauf eingebildet, aber in Wirklichkeit war es viel zu wenig. War es viel zu wenig, was ich tat. Wenn Sie mein Bruder waren, ich meine, Sie waren mein Bruder, Sie waren ein falscher Baron Kedell hinter der verschlossenen Tür. Und ich hinter der verschlossenen Tür meines, wie haben Sie gesagt? Das ist vollkommen richtig, was Sie gesagt haben. Hinter der verschlossenen Tür meines Hochmuts. Aber ich bitte Sie, Sie konnten doch nicht mehr für mich tun, Baron. Doch. Ich habe nur meine Sicherheit mit Ihnen geteilt, sonst nichts. Für mich wurde sie dadurch ein bisschen kleiner. Und für Sie, schön, wurde sie unendlich viel größer. Deshalb schien es Ihnen vielleicht großartig, was ich tat. Aber das ist jetzt weggefegt. Jetzt sitzen wir beide im selben Boot. Jetzt bin ich nämlich wirklich erst Ihr Bruder geworden. Ihr Bruder im Unglück, in der Verfolgung. Na, vielleicht im Untergang. Tja. Zum ersten Mal fühle ich, dass diese Fremdheit weg ist gegen die anderen. Diese Fremdheit auch gegen Sie. Verstehen Sie? Ja, ich fühle, dass ich Sie lieben muss. Und ich, Baron, was habe ich getan? Ich habe doch nur genommen und nichts dafür gegeben, außer Unglück. Dann ist das eben unser Unglück jetzt geworden. Jetzt sind wir, glaube ich, so weit. Ja. Wer ist da? Speransky! Verriegeln nützt nichts, Van Baron. Sie kommen. Ich bin vorausgelaufen. Aber Sie werden gleich hier sein. Wer, Gendarmerie? Was reden Sie da, Van Baron? Die Gendarmen sind längst weg. Was heißt das, längst weg? Weg! Alle weg aus Leslau. Gestapo auf Lastwagen, alle deutschen Behörden, so schnell sie konnten. Gutzner mit dem Fräulein, alle weg. Ist das wahr? Selbst gesehen. Ja, wer soll dann aber kommen? Jetzt sind es unsere Leute. Eure Leute, wer denn? Eine Bande. Keine Uniform, aber mit Waffen. Van Baron, Sie müssen sofort weg von hier. Die Mörder haben nur ihren Namen geändert. Das ist alles. Für uns nicht, Van Baron, aber für Sie. Für Sie ist das schlimm, Pan. Und warum sagen Sie mir das, Herr Speransky? Sie sind doch auch Pole. Sie sind immer guter Herr gewesen. Sie haben die Leute gut behandelt. Aber jetzt, das wird keiner mehr wissen wollen. Die werden Van Baron hier festhalten, bis die Russen hier sind. Verstehen Sie? Angst haben Sie, die wollen beweisen, dass Sie nicht zu den Deutschen gehalten haben. Ja, Sie müssen weg, Baron. Sofort weg, sofort. Ein Wagen mit 2 Pferden steht hinter der Scheune. Heu und Hafer ist drauf, auch zu essen. Die alte Marika fährt sie. Das haben Sie alles veranlasst, Herr Speransky? Ja, alles selbst hergerichtet. Gehen Sie durch hinteren Ausgang. Fahren Sie auf Feldweg, nicht durchs Dorf, auf große Landstraße. Wenn Sie bis dahin gekommen sind, dann sind Sie sicher. Danke, Speransky. Höchste Zeit, Mann, höchste Zeit. Ich laufe zurück ins Dorf. Danke. Tja. Sehen Sie, gerade haben wir uns kennengelernt. Schon müssen wir uns trennen. Und Sie kommen mit, Herr Levy. Ich? Nein. Oh nein. Ich bleibe. Für mich ist es jetzt nicht mehr gefährlich. Nur für Sie. Oh, sind Sie sicher? Ja, ich werde Ihnen sagen, wer ich bin, dann wird mir nichts geschehen. Schließlich gehört mir ja das Gut. Ich möchte Sie aber nicht allein lassen mit diesen Leuten. Also schnell, warum ziehen Sie Ihren Pelz an? Haben Sie alles. Kommen Sie. So. So, und ich bitte Sie, gehen Sie, mein Lieber, gehen Sie, lieber. Ich werde Ihnen immer Dank schulden, Baron. Sie scheinen zu kommen. Einen Augenblick noch, Baron. Wissen Sie, was ich jetzt denke? Nein, was denken Sie? Ich denke, dass Sie gerettet werden. Na, ich hoffe. Leben Sie wohl, Herr Levy. Ja. Und alles Gute. Danke. Leben Sie wohl, Baron, leben Sie wohl. Und sagen Sie Ihrer Frau, dass sie mir verzeihen soll, dass ich ihr danke für alles, Baron. Schon weg. Wer ist das, Speranski? Das ist der eine. Und wo ist der andere? Baron Kedell, wenn Sie ihn suchen, ist oben in seinem Zimmer. Soll herunterkommen. Gleich, gleich, gleich, meine Herren. Wisst ihr auch, dass das Gut nicht mehr den Deutschen gehört? Dass es mir gehört? Was redet er? Ich weiß nicht, er ist nicht richtig im Kopf. Hören Sie mich bitte an. Ich will Ihnen jetzt sagen, was Baron Kedell für mich getan hat. Nämlich vor 5 Jahren... Oh, hören Sie doch auf, hören Sie mich, lassen Sie mich los, Sie. Ich will Ihnen doch nur alles erzählen. Fahr zu, Marika, fahr zu. Ja, Pan Baron. Fahr zu. Ja, ein schlechter Weg. Aber gesehen hat uns niemand, glaube ich. Wer? Nur ich weiß nicht. Herrn Levy hätte ich mitnehmen müssen. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl. Ja, galopp, galopp, galopp. Ihr Schicken, dass ihr erst mal warm werdet. Später geht's dann ruhiger zu. Ich habe immer zu Speranski gesagt, checken, halten was aus. Und Sie werden nicht beschlagnahmt. Sie sind zu auffällig für die Artillerie. Marika, hier können wir abkürzen. Ja, Panbaron. Hier können wir quer übers Feld fahren. Ja, Panbaron. Hier ist immer sehr wenig Schnee, der Wind trägt ihn fort. Das ist auch schlechtes Feld, ist zu trocken. Da ist schon die Landstraße, da, siehst du. Ah, jetzt sind wir bald da. Ach, nur weiß ich nicht, ich hätte ihn doch mitnehmen sollen. Jetzt muss er sich mit diesen Leuten auseinandersetzen. Aber natürlich. Ich meine, wenn er ihnen sagt, wer er ist, dass er Pole ist. Was sagt er da? Er lügt doch. So eine dumme Lüge. Auf einmal will er kein Deutscher mehr sein. Auf einmal ist er ein Jude geworden. Aber er spricht gut Polnisch. Vielleicht, das könnte doch sein. Speranski, sag mir, du kennst ihn doch. Wie kommt es, dass er Polnisch versteht? Das hat mir selber gesagt, ist früher längere Zeit in Polen gewesen. Da hat er gelernt. Wer ist der? Wie heißt der? Das muss der Bruder sein von Baron Kedell. Soviel ich weiß, Benno Kedell heißt er. Natürlich, ein Deutscher. Habt ihr jemals gehört, dass sie einem Juden auch nur ein Stück Brot gaben? Aber warum hat er uns diese Geschichte erzählt? Gelogen, alles gelogen. Warum? Ich wusste, dass ihr mir nicht glauben würdet. Sie wollten uns aufhalten, das ist es. Und wir schwatzen hier mit dir rum, eine halbe Stunde. Los, geh rauf, hol den anderen her. Ist da schon einer gegangen? Na, was ist? Niemand mehr da. Was? Weg! Der andere Deutsche ist weg. Wie kann das sein? Das Haus ist leer, der muss vorher, ist geflohen, oder? Also darum. Damit dein Bruder sich davon machen kann, hast du so lange herumgeredet. Lassen Sie mich los, lassen Sie mich. Schämen Sie sich. Du hast gewusst, du. Hast du gewusst? Hast du gewusst? Lassen Sie mich doch los. Lassen Sie mich los. Ja, natürlich habe ich gewusst. Mein Bruder ist vor einer Stunde weggefahren. Sie können ihn nicht mehr einholen. Aber du bist noch hier. Nicht die Pistole. Ach, ich hasse ihn. Ich hasse sein Gesicht. Ich hasse jedes Wort. Er soll schweigen. Hören Sie. Ich bin ein alter Mann. Sie werden doch auf mich nicht schießen. Was ist? Die Brust. Keine Luft, Speranski. Warum sind Sie um Gottes Willen nicht mitgefahren mit Ihrem Bruder? Weil ich ihn... Was? Weil er doch mein Bruder ist.